Ich wurde als Scheißausländer beleidigt. Ich finde es schade und auch traurig, dass man so etwas heutzutage immer noch erleben muss.